gestern Ideen, dem Sie gerade ausgesetzt sind, können akute Hörschäden schon nach wenigen Minuten auftreten. Ab diesem Moment herrscht Stille. Herrscht Stille.